Und der Hai fängt mehr als 1000 Bilder. Hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie geht es Ihnen? Gut? Das freut uns aber sehr. Das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand. Am Rosenmond. Sein Wahlspruch war Spaß an de Freud. Und gestern war gestern und heute ist heut. Und dann hat er um meine Mutter gefreit. Was daraus dann wurde, steht vor euch, ihr Leut. Am Rosenmontag bin ich geboren. Bin ich verloren, denn Rosenmontagskinder müssen närrisch sein. Und sollte ein Mann eines Tags um mich freien, dann darf es vor allem kein Trauerkloß sein. Wir brauchen kein Reichtum, wir brauchen kein Geld und feiern wir Fastnacht. Gehört uns die Welt. Am Rosenmontag bin ich geboren. Am Rosenmontag in Mainz am Rhein. Bis Aschermittwoch bin ich verloren. Nordwestdeutschland. Die Stadt ist 400,15 Quadratkilometer groß. Köln hat 991.394 Einwohner. Jeden Abend rufe ich sie pünktlich an. Sie verspricht mir die Treue jeden Tag, weil sie mich auf einen. Düsseldorf liegt auch am Nordwestland. Deutschland. Kronkert in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat mehr als 500.000 Einwohner. Auf eine Länge von 42 Kilometern fliegt der Rhein durch das Stadtgebiet. Heinrich, eine und Claudia Schiffer sind in Düsseldorf geboren. In Düsseldorf feiert man auch sehr gern Karneval. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht fließt dich bewogen, doch du darfst nicht Sorge sein. Guten Morgen, guten Morgen, weck mich auf und ich komme rein. Und auf deinen Sonnenstrahlen tanze meine Traume rein. Guten Morgen, Sonnenschein, komm die Nacht in Sonne sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch ohne dich glücklich werde. Die allerschönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Leben, hab ich heute Nacht gefunden, du hast geschlafen, so ist das eben. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen, weck mich auf und komm herein. Und auf deinen Sonnenstrahlen tanzen meine Träume rein. Guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm. Kannst du es fühlen? Der Tag öffnet gerade die Augen. Lass ihn noch träumen, lass ihn noch träumen. Er würde sowieso nicht glauben, was in der Nacht die Tage versäumen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, guten Morgen, weck mich auf. Ihnen eine junge Brasilianer vorstellen, der zurzeit in Albacete wohnt. Guten Abend, Herr Paim. Guten Abend. Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich heiße Pedro. Ich komme aus Brasilien, nämlich aus Brasilia, der Hauptstadt. Meine Familie kommt aber aus Rio de Janeiro. Ich bin 25 Jahre alt, bin Ingenieur, arbeite als Ingenieur und bin schon seit ungefähr 4 Jahren in Europa. Ein bisschen überall. Jetzt bin ich für einige Monate in Albacete. Sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Haben Sie vielleicht deutschsprachige Verwandten? Nein, nicht wirklich Verwandten, sondern mein Patenonkel und Patentante wohnen in der Nähe von Frankfurt. Der Patenonkel ist Deutsch und meine Patentante ist Brasilianerin. Sprechen Sie einander aus Fremdsprache? Ja, meine Muttersprache ist Portugiesisch. Ich kann aber auch Deutsch, Französisch, Englisch und ein bisschen Italienisch und Spanisch. Und was machen Sie überhaupt in Albacete? Ich bin geschäftlich da. Ich arbeite in einem Hubschrauberhersteller, der Eurocopter heißt, der seit ein paar Jahren hier in der Nähe von Albacete ist. Oferecendo beijos de amor. anderes Thema. Das bedeutet die fünfte Jahreszeit für einen Brasilianer. Fünfte Jahreszeit ist Karneval, oder? Ja, richtig. Ja, beim, Also Karneval ist eine Zeit für, zum Feiern. Das ist immer noch Sommer in Brasilien. Also es ist ganz unterschiedlich, also im Vergleich zu Europa, weil da immer noch, weil es da immer noch sehr warm ist. Und da feiern die Leute meistens auf der Straße, am Strand. Und Und? Und das war's. Und so, das ist alles, das Leute tun im Karneval? Wie feiert man Karneval in Brasilien? Was tun die Leute? In Europa, das, was man meistens von Brasilien, von Karneval bekommt, im Fernseher, ist der Karneval im Rio, wo es dieses Wettbewerb von den Samba-Schulen gibt. Und da, da tragen die Leute diese Kostüme mit Feder und ganz viele Klamotten, nur so komische Bikini, die glänzenden Bikinis, und tanzen ganz stark Samba auf einer auf eine Straße da. Und auch mit Wagen, wo die ganze Celebrities, die berühmte Leute darauf Samba tanzen. Und das ist aber nur ein Teil davon. Das ist, was in Rio passiert. Im Norden ist es unterschiedlich. Da gibt es andere Bräuche. So zum Beispiel in Recife, eine Stadt da auch am Meer, in Nordbrasilien, Nordosten, gibt es eine andere Art Musik und andere Klamotten, und da tanzt man anders, und man benutzt so eine Art bunten Regenschirm dazu, der Frevo heißt. Und das heißt das Frevo-Tanzen. Und in anderen so Bundesländern sozusagen, Staaten, hat man auch zum Beispiel Asche Music, was mir so selbst nicht besonders gut gefällt, aber das auch sehr populär ist. Und da tanzen die Leute meistens auf der Straße, und die folgen diese großen LKWs, wo die Musiker da drauf spielen, und diese Party dauert dann viele Tage. Und da, also in dieser Region, in Bahia, ist Karneval so stark und so verbreitet, dass man jahrelang Übungen sogar für Karneval hat. Und da gibt es so im Februar den echten Karneval, dann gibt es im Juni sozusagen den Nachkarneval, und dann und dann Dezember noch vor Karneval und Januar Karneval vorglühen, und dann Februar Karneval. So. Zum Schluss, Herr Pein, wo und wie haben Sie vor, dieses Jahr Karneval zu feiern? In Frankreich, also ganz weit von da, wo es gefeiert wird. Also das wird auch ein bisschen gefeiert, aber in der europäischen Art. Und ich habe vor, nichts zu tun mit Karneval zu haben. Okay, Herr Pein. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und haben einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Das mache ich gerne. Schönen Abend auch. Se outro dia verá, é nossa manhã, tão bela final manhã. De carnaval.